Hallo und herzlich willkommen zum 60. Conancast. Heute mal wieder ein kleines rundes Jubiläum, denn wir haben die 60 Podcast-Marke diesmal geknackt. Und heute geht es um den Organisationssonderband, der erst vor kurzem hier in Deutschland erschienen und auch deutlich dicker ist und damit auch direkt auffällt. Wir wollen einmal das Layout und natürlich auch teilweise den Inhalt dieses Bands besprechen. Und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo. Dann ist mit dabei Manuel. Hi. Und mit dabei ist auch Lea. Hallo. Ja, Lea dürft ihr eventuell schon vom zweiten Kommentar aus unserem Newsblog kennen zum 15. Kinofilm. Wenn ihr das nicht gemacht habt, dann solltet ihr es auf jeden Fall noch nachholen. Der ist sehr empfehlenswert. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Besprechung des Organisationssonderbands. Ich will eigentlich immer Kaito Kids Sonderband sagen, weil es erst gefühlt ein paar Tage her ist, dass der letzte Sonderband hier in Deutschland erschien. Also der Kaito Kids Sonderband war ja der erste, der damals hier in Deutschland erschien. Das ist nun auch schon anderthalb Jahre etwa her. Ich meine, im Oktober 2011 war das. Und die Special Black Edition, die neue, ist noch dicker und ist eben jetzt im März hier in Deutschland erschienen. Und ja, also vom Layout her sieht man natürlich direkt vorne alles schwarz. Dann Conan verwundet, vorne mit in seiner typischen Kleidung zu sehen. Dahinter Jin und Teil von Wermut, wenn ich mich nicht irre. Und ja, typische Aufmachung, auch ein Schlüsselloch hinten, wie man es vom Conan-Band gewöhnt ist. Und ja, EMA-Logo, das neue von Egmont Manga jetzt und nicht mehr Egmont Manga und Anime. Wir kennen das Logo ja schon von dem vierten Kaito Kid-Band. Und das wird dann auch bald auf den kommenden Detective Conan-Bänden zu sehen sein. Und hier also erstmals auf dem auf der Special Black Edition. Ja, der Band kostet auch wie der vorige Sonderband zu Kaito Kid 5,99 € und ist damit auf jeden Fall wirklich sehr, sehr preiswert. Also wenn man mal vergleicht, wie viel Inhalt in so einem Band ist und wie viel Inhalt in einem normalen Detective Conan-Band ist, der ja 6,50 € kostet, dann ist es auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ich kann da auf jeden Fall nur sagen, dass es ein sehr, sehr fairer Preis ist, wenn nicht sogar zu fair eigentlich. 6 € will EMA nur für diesen wirklich dicken Band. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten da drin sind. Ich glaube, über 500, oder? 512, oder? Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, sie sind auch nicht nummeriert. Ich glaube, das hat irgendjemand anders schon für uns gezählt. EMA, oder? Na. Aber vielleicht ist auch die 6 € für Sonderband so der Standardpreis, den EMA sich jetzt ausgewählt hat. Weil Kaito Kid war ja auch bei 6 €. Ja, es kommt dann bald die Special Romance Edition, der nächste Sonderband im Juni oder Juli, irgendwo da. Der wird ja wahrscheinlich auch 6 € kosten, hoffe ich, oder 5,99 €. Wer den Set nicht ehrt, ist ein Euro nicht wert. Der Band ist auch wieder dem Mystery-Genre zuzuordnen, wie es hinten auch draufsteht, genauso wie alle Kaito Kid und Detective Conan-Bände und auch der erste Sonderband. Ja, ich habe zu diesem Band auch das Vergleichsexemplar aus Japan hier liegen. Was mir da direkt auffällt, es wurde ja im Kaito Kid, im Podcast zum Kaito Kid Sonderband, wurde ja schon gesagt, dass der Band in der Sammlung hervorsteht, also dass er deutlich länger ist, also von der, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Breite. Oder Tiefe. Ja, Tiefe ist gut. Der ist ja deutlich tiefer als die anderen Bände und dementsprechend steht er entsprechend hervor. Der neue Band ist ja genauso ja aufgebaut und passt eigentlich direkt neben den alten Sonderband. Und der japanische Band zur Special Black Edition, der ist noch tiefer als die beiden Sonderbände hier in Deutschland und dementsprechend passt er noch weniger ins Regal. Aber gut, also vom Cover vorne sieht man ja schon direkt die Special Black Edition. Ich muss dazu sagen, dass dieser gelbe Schriftzug hier, wo Special Black Edition vorne draufsteht, der ist im japanischen Original deutlich länger gemacht und nicht so breit. Da hat eben wahrscheinlich auch am Layout bisschen rumgewerkelt. Und was auch auffällt, im Japanischen heißt der Band ja Detective Conan gegen die Männer in Schwarz. Also Detective Conan versus Männer in Schwarz. Genauso wie Detective Conan versus Kaito Kid. Und EMA hat sich jetzt einfach gedacht, Mensch, machen wir nicht Detective Conan versus Männer in Schwarz, sondern nennen wir das einfach Detective Conan Special Black Edition. So ein englischer Titel verkauft sich natürlich meistens immer ein bisschen besser. Ja, ist ja, ich denke mal, in dem Fall dann auch eine Anlehnung an die Black Organization. Und ja, in Schwarz ja. gehalten. Oder an James Black. Ja, der kommt auch dann vor. Ja. Obwohl der Band natürlich nicht Special James Black ist, sondern Special von den Männern in Schwarz. Ja, das ist ja dann auch hinten auf der Einleitung quasi nochmal erwähnt. Da wird ja auch von einer Verbrecherorganisation, die in Tiefschwarz gehüllt ist. Ja, genau. Was mir dabei allerdings auffällt, ist erstmal ein Komma, das da irgendwo fehlt. Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Und ich fand das Ende auch ein bisschen komisch oben mit dem Mitglied dieser schwarzen Organisation sind Gin, Wodka, Pisco, Kehr, Wermut und irgendwie, ja, also so wirklich Anlesetext ist das für mich eigentlich nicht, dass man da einfach sagt, ja, hier, das sind die Mitglieder, hier passiert ein bisschen was und ja, in diesem Sonderband ist das und das drin. Ja, ich weiß nicht, ob das so mitreißend ist, aber... Ja, da unten geht's ja dann noch weiter, da kommt ja dann mit epische Schlachten. Ja, okay, so. Epische Schlachten, schön und gut. Wir haben den Band ja trotzdem gekauft, also so schlecht kann der Anlesetext nicht sein. Ja, ist ja auch immer die Frage, wie sie so einen Einleitungstext halt machen, weil es ja auch eine Zusammenfassung aus mehreren Bänden ist. Ja, ich finde zum Beispiel auch bei den Conan-Bänden irgendwie ein bisschen schlecht immer, dass dort hinten eigentlich immer nur auf einen Fall eingegangen wird. Wenn auf alle Fälle eingegangen wird, dann meistens nur irgendwie ganz kurz mit einem Stichwort. Irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wie man es machen könnte. Auf jeden Fall irgendwie, ich habe was auszusetzen und habe keinen Verbesserungsvorschlag, auch gut. Ja, was natürlich auch ins Auge fällt, ist dieses, dass das EMA-Logo diesmal rot ist und nicht weiß oder was auch immer. Das beim letzten Mal war, ich glaube, es war weiß beim Kaito-Kid-Band oder schwarz. Auf jeden Fall schwarz-weiß, irgendwas in die Richtung. Diesmal ist es rot, also eine ganz andere Farbe. Ich bin gespannt, wie es dann bei den kommenden Bänden aussieht, ob es dann auch wieder blau, lila, bunt, türkis wird. Ich denke mal, es ist normal schwarz, war ja auf dem Kaito-Kid-Band auch. Und hier hätten sie kein Schwarz nehmen können, weil ja der Band an sich schon schwarz ist. Ah, stimmt natürlich. Da hätte sich ja. das Logo ja nicht abgelöst. Ja, also wenn wir dann vorne in den Band reinschauen, dann sehen wir ja direkt auch diese eine weiße Einleitungsseite, die passt natürlich irgendwie gar nicht zum Special Black Milieu und die ist im japanischen Original auch nicht vorhanden, das heißt, es geht dort eigentlich direkt los mit, ja, sozusagen Jins Augen und dann dick Special Black Edition und dann kommt noch das Inhaltsverzeichnis, das dort ja mit Schüssen ins Papier aufgebaut ist. Also sehr schön. Ich finde es bei der deutschen Version eigentlich ein bisschen, dieses Mystery-Feeling geht eigentlich ein bisschen verloren, weil im Japanischen sind natürlich die ganzen Schriftzeichen und das sieht alles ein bisschen, ja, zerstörter aus. Hier sieht das irgendwie so ordentlich aus, finde ich, in der deutschen Variante. Also so alles fein säuberlich sortiert, wie wir Deutschen eben sind. Und im Japanischen ist alles ein bisschen kreuz und quer und durcheinander, sieht das ein bisschen aus. Vielleicht auch, weil ich nichts verstehe von dem, was da steht. Aber, ja. Ja, also ich finde ja, also wie gesagt, die weiße Seite, die passt gar nicht. Da ist, als wenn da noch irgendwas hin muss. Dafür ist aber eben auf der nächsten Seite, wo es komplett schwarz ist und dann halt Jin in diesem Blickfeld zu sehen ist, also da, den finde ich recht gut, weil das ist so richtig schauerlich, kann man nicht, sich das ja, vorstellen. Ja, genau. Jin ist ja praktisch der Erzfeind von Conan und auch von Shuichi Akai und demnach macht es auf jeden Fall Sinn, ihn dort direkt vorne zu positionieren. Ich meine, Jin kennt ja jeder, der irgendwie was mit Detective Conan zu tun hat, weil er eben Conan oder Shinichi das Gift verabreicht hat, das ihn schrumpfen ließ. Und dementsprechend geht es eigentlich von Beginn an gegen ihn und später dann auch gegen andere. Aber eigentlich steht Jin immer noch im Zentrum des Interesses und dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, dort Jin vorne rein zu basteln und nicht Pisco oder Calvados oder was ich was wählen. Ja, Wodka könnte man auch noch nehmen, aber der ist eben eher untergeordnet im Vergleich zu ja, Jin. Jin ist ja auch so intellektuell mit Shinichi auf einer Höhe und ja. hat des Öfteren ihn schon mal durchschaut. Und die Augen waren natürlich auch ein sehr markantes Merkmal aus dem ersten Fall, dass Shinichi gleich in die Augen stach. Hahaha, schöner Witz. Hm. Dann geht es ja direkt los mit einem Einleitungstext, zu sagen, die Begegnung mit der schwarzen Organisation wäre für Shinichi sehr folgenreich gewesen, wäre noch eine Untertreibung. Die gibt's im japanischen Original auch. Ich habe es damals allerdings nicht verstanden. Jetzt weiß ich, was dort stand. Ja, danke dafür, EMA. Oder Josef Scharnel, der den Band ja mal wieder übersetzt hat, meine ich. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Müsste er aber gewesen ja, sein. Ja. Zusammen mit Marcel... Matthias Wissnet, nee, Matthias. Genau. Ja, so wie immer im Detective Conan. Ja. Da ist mir überhaupt hinten aufgefallen, in den Credits, oder wie auch immer man das sagt, da fehlt ein Teil beim Originaltitel, soweit ich das weiß. Denn... da müsste noch ein Part hinzugefügt werden. Ich bin jetzt aber nicht der Japanisch-Experte, von daher kann es auch sein, dass die Daten, die ich damals rausgesucht hatte, falsch sind. Naja, aber es könnte auch sein, dass da noch hinter dem No irgendwas fehlt. Ja, da, soweit ich das herausgefunden hatte, damals fehlte noch Otoko Tachi. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht die Männer, weil Kuro heißt ja schwarz, soweit weiß ich. Und No ist ja dieser Genitiv oder sowas. Naja, was aber auffällt, hätten die Verantwortlichen, also verantwortliche Redakteur Stefan Hautog, Lettering, Funky Crowd Productions, Gestaltung, Koordination und ja, Buchdruck fehlt mal wieder. Und auch Nadine Steinkreisel ist nicht mehr vertreten, jetzt endgültig abgelöst durch Theresa Lindenstrut. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal in den Band rein. Es gibt ja 6 verschiedene Akten. Zuerst gegen Gin und Wodka, dann gegen Sherry, dann gegen Pisco, dann Wermut, Kehr und zu allerletzt die ganzen Schergen. Und die Spezialakte versus Attentäter. Im japanischen Original hießen diese Akten überhaupt Files, also für Akte. Ja, macht auch auf jeden Fall Sinn. Wurden auch englische Begriffe verwendet, vielleicht ist da auch diese Anlehnung von dem Titel dieses Sonderbands hier gewählt worden. Wer weiß. Ja, was mir gerade noch aufgefallen ist, bei dem, wenn es losgeht, bei dem ersten Kapitel im Inhaltsverzeichnis steht ja Akte 1, macht doch Sinn. Aber wenn man denn auf der ersten Seite guckt, steht da Akte 5 versus Gin und Wodka. Oh ja, stimmt. Naja, das war... Wie das bei Wodka ist, weiß ich auch nicht. Schreibt man den jetzt mit V oder mit W? Also die englische Variante oder die Originalvariante ist ja eigentlich mit V und da aber in Deutschland benutzt EMA beziehungsweise benutzen Josef Scharnl und Matthias Wissnet eigentlich immer die Version mit W, daher wird auch bei uns im Wiki und auf allen Seiten eigentlich, ich schreibe ihn immer mit W. Wenn man englische Texte liest oder japanische, dann wird er immer mit V geschrieben, also kann man eigentlich machen, wie man will. Es ist vollkommen gleich praktisch in diesem Fall mit V. Wundert mich eigentlich, also eigentlich wird er immer mit W geschrieben von EMA. Gut, was dann direkt ja auch auffällt, wo du gerade das mit der Akte 5 ansprichst, die japanischen Kapiteltitel wurden ja übernommen, also es stehen direkt noch drin, kann ich nicht entziffern, aber daneben steht eben noch der deutsche Text dann daneben, der Holmes der Neuzeit und auch bei allen anderen Titeln ist das, soweit ich das beobachten konnte, genauso, dass dort eben die japanischen Titel noch stehen und dann eben nur der deutsche klein drunter geschrieben wurde. Finde ich ehrlich gesagt nicht ganz gelungen. Da es ja auch Originalversionen der Kapitel gibt und dementsprechend hätte man auch die Originalversion nehmen können und dort nicht extra noch die japanischen Titel stehen lassen müssen. Ja, mir sind auch noch so, die anderen Druckfehler, die mir so aufgefallen sind, die sind ja in den Bänden auch zu finden, also von daher braucht man da auch nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht hat sie ja noch irgendwer gefunden. Ja, aber was ich schön finde, sind zum Beispiel auch diese Sonderinformationen, die nach jedem Kapitel drin sind. Ich finde es ehrlich gesagt auch sehr schade, dass nicht alle Bände, wo auch die Männer in Schwarz dabei sind, abgedruckt sind. Das wären aber wahrscheinlich auch noch viel zu viele gewesen. Aber dann immerhin schön, dass sie dort wenigstens extra Informationen eingebaut haben, so mit den Charakterinformationen und sonst was, wo die anderen Handlungen mit den Männern in Schwarz kurz zusammengefasst sind, wo zum Beispiel Tequila auftauchen oder sonst was mit Akemi Miyano und auch die Charaktere, zum Beispiel die Detective Boys, kurz vorgestellt werden, die dürfte man ja eigentlich so nicht kennen. Ist aber für den Einstieg für einen Fan, der jetzt diesen Band als allerersten Conan-Band kauft, ist auf jeden Fall wichtig, natürlich auch die Detective Boys zu kennen. Ist natürlich, Was natürlich bei den Detective Boys, was mir aufgefallen ist, als Genta vorgestellt wird, das hat er bestimmt da selber reingesetzt, da steht Genta ist Conans Klassenkamerad und der Chef der Detective Boys. Ja, er hat sich ja damals als Chef sozusagen aufgespielt und seitdem wird er ja so ein bisschen inoffiziell immer als Chef gehandelt, naja. Was mir halt, wie gesagt, was du auch schon sagtest, halt, dass nicht alle Bände abgedruckt sind, finde ich, da kommt man teilweise halt schwer in den Fall halt sozusagen rein, wenn jetzt nicht diese kleine Inhaltsangabe da, wie du schon sagtest, wäre. Also jetzt zum Beispiel bei der Akte 2 versus Sherry, wo dann Conan plötzlich mit Ei auf der Straße steht und da weiß man dann so gesehen gar nicht, ja, wieso sind die jetzt da hingekommen und Wer ist Ei, wenn man jetzt halt nicht diese Sonderinformation dazu hätte? Ja, dann hätten die noch mehr Kapitel abdrucken müssen, so wäre es dann eigentlich gewesen. Ja. Finde ich aber insgesamt überhaupt sehr schön, dass überhaupt Kapitel abgedruckt wurden und in so einem Sonderband zusammengefasst wurden. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Nach bei den über 800 Kapiteln, die wir mittlerweile in Japan schon haben, in Deutschland 770 oder sowas. Auf jeden Fall sehr sinnvoll, so ein Sonderband mal zu erstellen. Haben sich die Japaner wahrscheinlich gedacht. Ehemals hat sich gedacht, machen wir das auch mal. Ist ja auch eine gute Idee, auch der Übersicht halt wegen. Also vor allen Dingen, weil man ja die Fälle halt, die jetzt so ziemlich am Anfang der Serie waren, vielleicht auch gar nicht mehr so in Erinnerung hat. Und dann auch, dass man so eine Art Chronologie halt der Fälle hat, dass man halt sieht, ja, was ist jetzt wichtig für die Organisation und wie sich das Ganze so auch entwickelt hat. Ja, auf jeden Fall. Auch handlungstechnisch halt. Und am Anfang war es ja dann halt nicht so, dass die Organisation mitgemischt hat, und dann am Ende wird es ja halt immer spannender, weil dann auch viel mehr Leute auftreten Ja, und genau. dann. Am Anfang war es ja eigentlich praktisch Conan gegen Jin und Wodka. Und später ist es dann ja Conan mit dem FBI gegen zahlreiche Charaktere der Organisation. Also es geht immer, wird immer größer und umfassender, auch von den Charakteren her und von der ganzen Handlung. Also es wird immer komplexer und dementsprechend macht es auf jeden Fall auch Sinn, diese Informationen hier mal zusammenzufassen und auch die Verbindungen herzustellen in diesen Sonderakten oder wie sie heißen, ja, Sonderakten, und dort mal zu zeigen, was denn jetzt genau wie womit in Verbindung steht. Das wird ja immer, wenn Aoyama hier mal Informationen veröffentlicht, da mal Informationen, dann wird das alles eben auch ziemlich umfangreich, wo man überall Informationen zusammenbasteln müsste, wenn man die normalen Bände liest. Und dementsprechend ist es eigentlich gut, dass man hier alles mal auf einen Blick hat, sehen kann, das gehört damit verbunden und ja, von hier aus gibt es einen Verweis darauf und so sieht das dann insgesamt dann aus. Und der ganze Band fasst ja eigentlich genau dieses eben zusammen, bis nach dem Treffen mit der Organisation und der erneuten Einschleusung von Kehr in die Organisation und damit auch verbunden natürlich Akais Tod. Also sehr brisantes Ende, man ist gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht wird es ja irgendwann in 10 Jahren nochmal einen neuen Sonderband geben. Wer weiß. Ja, ich finde auch gut, dass in diesen Sonderakten halt immer steht, welcher Band und welche Fälle das halt jeweils angesprochen werden. Weil so kann man, wenn man die anderen Bände halt hat, kann man das quasi gleich lesen, wenn man möchte. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz auf den Inhalt ein, dieses langen Bandes. Sind ja ziemlich viele Fälle und Kapitel abgedruckt. Ich meine insgesamt über 25, ich meine 27 oder so insgesamt Kapitel. Also im Vergleich zum Conan-Band, wo ja 11, also aktuell, in aktuellen Bänden sind ja 11 Kapitel jeweils abgedruckt, sind das natürlich Unmengen, also fast drei ganze Bände, wobei man sagen muss, dass das erste Kapitel natürlich noch ein bisschen dicker ist und dementsprechend könnte man eigentlich schon rechnen, dass es das insgesamt drei Bände sind. Ich weiß gar nicht, wie das von der Dicke her aussieht, wahrscheinlich Der Band hier ähnlich. hat 512 Seiten, normaler Conan-Band hat 192. Ah, okay, also nicht ganz, aber ansatzweise fast, ja, fast drei Zwei Bände. kann man sagen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die ganzen Sonderakten und sowas noch da drin sind. Also, obwohl es nicht viel ist, aber es sind einige Seiten eben auch noch, die dazu zählen. Also, ja. Der ganze Band beginnt ja damit, mit dem Auslöser sozusagen. Ich hatte es ja gerade eben schon angerissen, mit dem Einleitungstext dort vorne, den ich sehr schön finde. Der ist dort auch ziemlich gut platziert, finde ich. Dann eben mit dem ersten Kapitel und darauf, glaube ich, auch das zweite. Oder ist das auch gar nicht mehr drin? Ich weiß das gar Doch, nicht. das zweite ist noch mit drin. Ah, das zweite ist noch mit drin, wo dann eben Conan im Tropical Land gefunden wird, dann bei Kogoro unterkommt und auch bei Ran. Und dann, ja, ist das erste praktisch auch schon vorbei versus Jin und Wodka. Wobei die natürlich danach nicht in den Hintergrund treten. Ganz im Gegenteil, danach geht es ja eigentlich erst richtig los. Da kommt die erste Sonderakte mit Akimi Miyano, mit der Explosion im Express, mit Tequila, den er eben auch getroffen hat, den Detective Boys und dann wird eben Aihaibara kurz eingeführt. Ach ja, was mir da auch noch aufgefallen ist, ist, dass die Sonderinformationen bei den Sonderakten, oder wie die heißen, Sonderakten, ja, Sonderakten, die sind ja mit japanischen Kapitelbildern unterlegt, also die Sprechblasen dort sind ja noch mit japanischem Text gefüllt. Das heißt, es wurde dort auch genau wie beim Kaito Kid Sonderband keine kein wurden nicht die deutschen Bilder dort eingefügt, sondern einfach die japanischen Bilder übernommen. Das heißt, eigentlich wurden die ganzen Kapitel praktisch zusammengeklatscht, in den Band zusammengefasst Und dann wurde er eben für 6 Euro verkauft, sozusagen. Genau wie der letzte Band. Mag natürlich schade sein, aber im Endeffekt kann man natürlich auch nicht noch mehr, viel mehr rausholen, als jetzt eben in diesem Band drin ist. Ja, ist vielleicht auch mal ganz nett, halt so einen japanischen Manga quasi teilweise zu sehen, weil man den ja auch nicht alle Tage zu Gesicht bekommt. Bei der ersten, also beim ersten Akt, da ist mir auch aufgefallen, dass die Haare von Ran auch total anders sind wie beim ersten Band. Ja, genau. Ja, so bellig, nicht so. Da fehlt ja noch das Einhorn, fehlt ja noch. Ja, das kommt dann erst später bei den nächsten Fällen. Ich weiß gar nicht, ob sie nochmal an diesem Band zu sehen ist. Ist ja eigentlich nicht wirklich anlastig. Doch, hier. Die Wandlung von Rans Haar können wir dann im Romance-Band beobachten, der ja bald erscheint. Da wird dann Rans Haar direkt unter die Lupe genommen. Ja, aber im zweiten ist sie noch zu sehen, wo sie mit Conan telefoniert. Ach, und stimmt, und wo sie Ei rettet. Da ist sie genau, ja noch mal zu sehen. Auch. Ja. Genau. Und danach glaube ich gar nicht mehr, oder? Ja. Nee, dann nicht mehr. War ja auch kaum dabei. Ja, finde ich auch eigentlich sehr schön, dass man da ein bisschen trennt. Also Ran gehört ja eigentlich nicht zur Organisation. Ich finde, die würde auch eigentlich nur mehr stören. Also ja. Eben bei Ai diese Verbindung mit Akemi, mit Akemi Miyano und sowas macht ja noch einigermaßen Sinn. Aber sonst, eventuell das mit Akai war ja noch mit dabei, wo die sich ja gesehen hatten, wo Akai aus der Telefonzelle gekommen ist. Ganz spektakulär. Das war ja auch noch so ein großer Moment. Aber sonst gibt's ja nicht viel Verbindung und das finde ich auch gut, dass man da ein bisschen trennt. Stell dir mal vor, jetzt wird jeder auf die Organisation treffen, irgendwann ist auch mal Schluss. Wäre noch ein bisschen auffällig. Ja, weiter geht's dann ja eben, wie gesagt, mit dem Versus Sherry, wobei man sagen muss, dass sich das dann auch wieder ändert, dass es eigentlich gar nicht Versus ist, sondern eben mit ihr und ja, ich weiß auch gar nicht, warum man diese Fälle dort eben da reingebaut hat. Das war doch dieser Fall mit den Schachfiguren, richtig? Genau, mit dem Professor. Ja, irgendwie macht das für mich überhaupt gar keinen Sinn, den Fall dort abzudrucken, aber vor allem, weil halt da so viele Vorinformationen fehlen, die davor nur ganz, ganz klein in dieser Sonderakte geklärt werden. Ja, ich weiß, in der Sonderakte ist mir auch noch irgendwas aufgefallen. Also ich finde die Informationen in den Sonderakten manchmal ein bisschen zu wertend, also nicht wirklich neutral, sondern irgendwie ein bisschen ja, komisch und ich weiß gar nicht, wo das genau war, wo mir da irgendwas aufgefallen ist. Ist es auch schon ein bisschen. Ach ja, zum Beispiel über Akemi Miyano. Sie ist kein offizielles Mitglied der Organisation. Und irgendwie denke ich mir da auch, eigentlich war sie ja Mitglied der Organisation und nicht nur wegen ihrer Schwester dort drin. Zwar wollte sie raus, aber sie war ja eigentlich dort drin. Ja. Zwar hineingeboren wahrscheinlich von ihren Eltern, aber sie war offizielles Mitglied. Also von daher, ich weiß nicht. Also man sollte das nicht so genau nehmen, was dort eben da drin steht. Und vielleicht wollten sie halt damit sagen, dass sie nicht in dem Maß dazugehört, dass sie halt auch andere Leute tötet und so. Man sieht ja eigentlich genau, wie fest die Leute in der Organisation sind an den Codenamen oder auch nicht. Also wenn die einen Codenamen haben, heißt das schon, dass sie ein bisschen tiefer drin sind. Wenn sie keinen haben, heißt das, dass sie eigentlich mehr so eher ein lockeres Mitglied sind oder nicht so hoch, keinen so hohen Rang haben. Und dementsprechend ist es daran eigentlich schon ziemlich gut ablesbar. Das war ja zum Beispiel bei, wen kann man nennen? Zum Beispiel Ai war ja ein bisschen tiefer drin. Dementsprechend hieß sie auch Sherry oder Rai, also Chuichi Akai. Und andere tiefere Agenten, zum Beispiel Numa Bucci oder sowas? Numa Bucci, ja. Genau, der war ja nicht so hoch. Und dementsprechend hat er auch noch seinen Originalnamen. Wobei man natürlich auch nicht bei jedem weiß, ob er jetzt einen Codenamen sozusagen hat. Naja. Ja, dann geht's weiter mit dem Aufeinandertreffen mit Pisco versus Pisco Akte 3. Das finde ich sehr schön. Das gehört auf jeden Fall auch dazu, würde ich sagen. Also das Aufeinandertreffen mit Pisco ist ja spektakulär. Und Ai wird da ja wieder groß zu Sherry oder Shio Miyano. Und ja, das gehört auf jeden Fall in den Organisationssonderband rein. Zumal ja auch Pisco eigentlich eine zentrale Rolle in der Organisation einnimmt, was eigentlich viele so gar nicht wissen. Das hatte Aoyama ja mal auch in einem japanischen Sonderband veröffentlicht, dass eben es in der Organisation 3 zentrale Mitglieder gibt. Jin, Wermut und eben dieser Pisco, der jetzt hier in diesem Band stirbt. In diesem Band sterben, glaube ich, ein paar mehr Leute als einer. Aber Pisco und dieser komische Politiker da. Ah ja, aber sonst sterben ja in den anderen Fällen natürlich auch noch genügend Leute. Also. Was mir aber in diesem Fall aufgefallen ist, es ist ja auch Chris Vineyard dabei, die ja aus Amerika kommt. Und später war es ja so, auch hier in dem Sonderband, wenn Jodie und so Englisch geredet hat, wurde das in Englisch mit abgedruckt. Aber hier kann man das halt nicht sehen. Das ist irgendwie nur so eine unlesbare Schrift, die da abgedruckt haben, wenn die spricht. Und das ist bei Akte 3 mit einem Mal verschwunden. Da war es ja im Anime auch so, dass man gehört hat, dass sie halt Englisch geredet haben. Und hier ist es halt in dem Fall so, ja, dass sie das halt nicht mit abgedruckt haben. Also mit abgedruckt, aber man kann es nicht lesen. Ja, also mit dem Englischen ist ja sowieso so eine Sache im Manga selber. Also die Japaner, das ist ja auch so, dass es im Japanischen ganz andere englische Texte gibt als hier bei uns. Das heißt, die Texte werden im Deutschen noch extra angepasst und sind nicht die original japanischen Texte, die Aoyama dort eben reinschreibt, sondern ganz andere. Also ein bisschen Deutsch-Englisch, sage ich mal so. Die Japaner sprechen ja ganz spezielles Englisch, das heißt ja auch Englisch, wenn ich mich nicht irre. Ist ja also mit dem R statt des Ls. Und dementsprechend werden die Texte auch in Deutschland noch ein bisschen angepasst und oder eben auch weggeschmissen, je nachdem. Gut, direkt danach geht's dann auch mit weiteren Fällen weiter, die direkt eigentlich unbedingt in diesen Sonderband hineingehören, mit dem Aufeinandertreffen mit Wermut. Das geht ja auch ziemlich neutral los, sag ich mal. Da kommt man eigentlich ziemlich gut rein, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Ja, und genau. Das ist auf jeden Fall auch alles Wichtige mit dabei. Dann geht's ja direkt weiter mit Kier, wo Conan ja, entdeckt, genau, dass Kier zur Organisation gehört. Ja, genau. Dann gibt's eben das Aufeinandertreffen mit Kier und auch mit Nanatsu no Ko, das ja vorher auch noch erklärt wird, wenn ich mich nicht irre. Wo Conan und Agasa zusammen mit Ai halbwegs die Handynummer des, oder Handynummer bzw. E-Mail-Adresse des Bosses rausfinden. Und dann kommt das Aufeinandertreffen mit Kier. Da tauchen ja schon die ersten neuen Charaktere sozusagen auf. Also Jodie ist ja jetzt immer mit dabei. Kier als neues Mitglied, Korn und Yanti sind auch mit dabei. Also es wird immer größer jetzt hier und auch im kommenden Fall versus Schergen. Da tauchen dann auch noch weitere Charaktere auf, zum Beispiel James Black und Kamel, Akai ist mit dabei wieder. Ja, ja, das ist ja so das große Kapitel in diesem Band, quasi FBI versus schwarze Organisation. Ja, genau, das ist sozusagen das Highlight und es ist eigentlich auch immer noch das Highlight, wenn man so an Aufeinandertreffen zwischen Schwarz und Rot denkt, ist eigentlich immer dieses Treffen im Krankenhaus, hier wo Kier eben wieder in die Organisation eingeschleust wird, ist eben dieses große Highlight der ganzen Serie eigentlich immer noch. Und ich bin gespannt, ob Aoyama das irgendwann nochmal toppen kann. Ging ja jetzt schon weiter in den aktuellen Bänden, also. Ja, das fand ich auch mit das beste Kapitel hier, weil, wie gesagt, weil man da halt wirklich sehen kann, so wie raffiniert halt Shuichi und das FBI und so ist, aber eben auch, dass die schwarze Organisation das dann eben doch durchschaut und das ist ein ganz spannendes Kapitel. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich mag vor allem auch die aktuellen Aufeinandertreffen sehr, zum Beispiel das mit mit der Einschleusung von Kier in die Organisation oder auch eben das davor, wo sie eben den Anschlag der Organisation auf den Politiker verhindern wollten, wo Kier eben das Interview geführt hatte. Oder auch das mit Pisco fand ich sehr schön, aber was mir allerdings bei den Organisationsfällen generell nicht so gefällt, ist die Wermut-Arc. Die finde ich finde die irgendwie ein bisschen verwirrend und mit der Verkleidung als Areide finde ich es auch nicht wirklich gelungen. Ist also nicht mein persönlicher Favorit. Mein persönlicher Favorit ist eben dieses aktuelle Aufeinandertreffen mit dem ganzen Organisation versus FBI, diese Konfrontation eben. Das ist mein persönliches Highlight in diesem Band und auch generell bisher. An dem Band sieht man ja auch, wie sich das gesteigert hat, weil erst fängt es ja erst richtig langsam an und dann wird es ja immer spannender und es kommen immer mehr Leute dazu. Und ja, genau. Man sieht eigentlich praktisch direkt die Wandlung von Aoyamas Serie, also von eigentlich so einer Serie, wo einfach mal ein Mensch geschrumpft wird von zwei Leuten, dann mal schauen, wie lange die Manga-Serie läuft. Okay, sie läuft länger, bauen wir mal ein paar weitere Charaktere ein, machen die Handlung größer und je länger die Serie eben läuft, desto größer wird die Handlung und irgendwie löst sich da noch nicht so wirklich was auf. Also man wartet immer noch so darauf, dass irgendwie so der große Knall kommt und mal irgendwie ein bisschen was gelüftet wird. es werden ja immer kleine Informationen preisgegeben, zum Beispiel mit den Codenamen von Gin und Wodka ganz am Anfang oder sowas, also, aber sowas Großes ist bisher noch nicht rausgekommen, von daher warten wir mal ab, was passiert. Ja, ich finde auch allerdings, dass dieser Sonderband halt, wenn man den liest, dass der auch halt mit dem, wo er hört ja da auf, wo Akai halt gestorben ist, und ich persönlich bin ja nicht der Ansicht, dass er da auch gestorben ist, weil ich denke, er lebt noch, und das macht ja dann auch so quasi Lust auf weiterzulesen, weil man wissen will, ja, wie geht's denn jetzt weiter, und das kann doch nicht alles sein. Ja, genau, also man muss sagen, dass der Band ja in Japan damals gar nicht so erschien, wie er jetzt in Deutschland eben erschien, so als sagen wir mal, einfach nur so für zwischendurch, sondern der hatte damals auch wirklich einen Sinn, als er erschienen ist. Und ja, das war damals so, dass eben der Fall mit dem im Kaufhaus kurz bevorstand, wo ja eben der Narbenakai das erste Mal auftrat, das zweite Mal auftrat, und dementsprechend hatte sich Aoyama eben gedacht, wahrscheinlich, dass man das Furie nochmal zusammenfassen sollte, und da kam dann eben der Organisationssonderband heraus, direkt mit dem Erscheinen des ersten Kapitels zu diesem Kaufhausfall, der ja eben in Band 67 abgedruckt ist, hier in Deutschland auch schon. Und dementsprechend sind diese Fälle auch noch nicht in diesem Band enthalten. Sonst wären die natürlich wahrscheinlich abgedruckt worden. Sind sie jetzt aber nicht, und dementsprechend muss man da auch aufpassen. Also man hat nicht alle Handlungen, sondern nur bis eben Band 65 in diesem, oder 66 in dem Sonderband drin. Und ab 67 muss man sich die Ereignisse dann eben selber weiter kaufen sozusagen. Also ja, was, aber so viele Bände gibt es dann natürlich auch nicht mehr, die dann eben interessant sind für diese Handlung. Also Band 67 natürlich mit dem Kaufhaus, dann eventuell Seras erster Auftritt, was hier eventuell als Sonderakte abgedruckt worden wäre, wenn das weitergeführt worden wäre. Ja, also fehlt bisschen was. Ist natürlich auch, liegt natürlich daran, dass der Band vor Band 67 erschien in Japan, also kann das gar nicht abgedruckt worden sein in diesem Sonderband. Muss man eben so sehen. Ja, aber wie gesagt, ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Man kriegt einen guten Überblick über die Organisation. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert für alle, die noch gar keine Ahnung haben, was es mit der Organisation auf sich hat, was Detective Conan überhaupt ist. Da sollte man auf jeden Fall allen erstmal empfehlen, diesen Sonderband zu kaufen, mal reinzulesen. Und ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also als für eingefleischte Detective Conan-Fans, die jetzt eben schon jeden Band zu Hause stehen haben sozusagen und eigentlich die komplette Handlung in- und auswendig kennen oder auch nicht, die Bände eben haben, für die lohnt sich das eigentlich nicht. Es sei denn, sie wollen nochmal die komplette Handlung so kompakt in einem Band haben, wissen, wo die Zusammenhänge der einzelnen Fälle sind, und für die ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Sonst würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den Band gekauft hätte, wenn ich jetzt nicht diesen Podcast gemacht hätte. Ich schätze mal trotzdem schon, aber also so wichtig ist er nun auch nicht. Genauso wie der Kaito Kid Sonderband eben. Also ich würde sagen, wenn man sich den Kaito Kid Sonderband gekauft hat, weil man die Kaito Kid Fälle nochmal zusammengefasst haben wollte, dann kann man auch den Organisationssonderband kaufen. Also das lohnt sich dann auf jeden Fall. Ich finde auch, so als Con-Fan sind diese dicken, großen und auch, finde ich, ziemlich hübsch gearbeiteten Sonderbände auch immer richtig cool zum einfach im Regal stehen haben für die Sammlung. Ja, genau. Wobei sie natürlich ein bisschen hervorragen, aber das ist natürlich eher Nebensache. Aber sie sehen natürlich schön aus, und der neue Sonderband passt natürlich auch neben den alten direkt. Also so schön, ja, sieht zwar nicht so aus wie bei den Kontenbänden, aber ähnlich. Also ist ähnliches, gleiches Layout praktisch, bis auf die Farbe eben blau und schwarz. Naja. Aber die Mauer ist ja da. Ja, Hauptsache die Mauer ist da. Ich weiß ja nicht, ob es diesmal sogar die Originalmauer ist vom japanischen Sonderband. Ich bin mir sogar... Ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau, das ist immer schwer zu sagen. Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus, wenn es sie nicht sein sollte. Ja, auf der Leipziger Buchmesse, da war ich auch am Stand von EMA und habe dort auch gesehen, dass sich zahlreiche Fans oder einfach nur Besucher diese Sonderausgabe eben gegriffen haben, dort mal reingelesen haben und das eben gut als Einstieg empfunden haben. Und was ich so mitbekommen hatte bei den einzelnen Ständen dort, die ja eben auch Manga-Bände verkauft haben, da waren eben noch ziemlich viele auf Lager, also Band 74, der aktuelle Band, war dort noch reihenweise zu haben. Und diese Special Black Edition, die eben so dick ist und nur 6 Euro kostet für den dicken Band, Der war dort schon haufenweise vergriffen und am Ende schon Samstag Mittag war der gar nicht mehr zu haben. Also es war wirklich erstaunlich, wie dieser Band wegging, und obwohl dort ja deutlich mehr Exemplare eigentlich vorhanden waren als normal, waren die schon alle weg, und es ist wirklich erstaunlich, wie dieser neue Band irgendwie ja ankommt bei den Fans und auch bei, ja, ich würde nicht mal sagen nur Fans, sondern auch bei allen Besuchern und bei allen Interessierten. Und ja, also ich denke mal, EMA hat sich da was Gutes hat was Gutes damit getan, diesen Band nach Deutschland zu holen, auch nicht nur von den Verkaufszahlen her, sondern auch vom Fankreis her. Also wer den Anime zu Detective Conan schaut zum Beispiel und mal sehen will, wie der Manga eben aussieht, der kann sich ja damit eben mal reinlesen, und macht auf jeden Fall Sinn, sich diesen Band dann zu kaufen. Ja, dafür ist der Sonderband definitiv geeignet, gerade weil man auch die erste Geschichte halt sieht und dann eben auch noch ein paar andere Manga-Fälle dazu bekommt. Und das alles für unter 6,50 Euro. Ja, genau. Also, das ist, ich meine, 6,50 Euro wäre schon ein unschlagbarer Preis, und 5,90 Euro ist natürlich noch besser. Also, kann man eigentlich gar nichts zu sagen, und auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall, den zu kaufen. Also, es sei denn, wie ich gerade eben schon sagte, man hat alle Bände schon stehen und will jetzt nicht noch einen Sonderband, wo alles zusammengefasst ist, dann lohnt sich das natürlich nicht. Also, wie gesagt, muss jeder immer, wie gesagt, für sich selbst entscheiden und den Band kaufen oder nicht kaufen. Vielleicht mal irgendwo reinlesen, in der Buchhandlung des Vertrauens. Mir war eben noch aufgefallen, dass die Sonderakten so ähnlich geschrieben sind wie bei Band 49. Hinten, da sind auch so so Informationen über mehrere Charaktere und über die Organisation drin. Wenn ihr den gerade in der Hand habt oder irgendwo. Ah ja, stimmt. Da war irgendwas wo die Auflösung mit den ganzen verschiedenen Pfeilen und sowas war, richtig? Ja, das erinnere ich mich noch. Ist so ähnlich aufgebaut? Aha, okay. Wusste ich gar nicht, aber schön zu wissen. Ja, wollen wir denn noch ein abschließendes Fazit zu diesem Band abgeben? Was sagt ihr denn zu diesem Band? Würdet ihr den Detective Conan Fans ans Herz legen wollen? Ja, also ich sag mal so, es ist zweigeteilt. Also auf jeden Fall, also ich würde ihn so gesehen auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt schon alle Bände hat und deswegen, es ist in dem Sinne nichts Neues. Man kriegt nichts Neues zur bisherigen Story. Also wenn man da nicht unbedingt scharf drauf ist, dann braucht man ihn nicht. Aber für die Zusammenfassung ist es auf jeden Fall gut. Man hat einen guten Überblick über die Organisationsfälle, so eine Art chronologische Reihe. Und ja, ist auf jeden Fall ein guter Einstieg quasi für alle, die Conan gerne lesen wollen und so. Also ich würde ihn einfach mal empfehlen. Ja, ich genauso. Ich finde, der ist auch ein toller Teil der Sammlung, vor allem. Ich zum Beispiel habe das jetzt einfach nur mal als Anlass genommen, die komplette sozusagen Hauptstory, das ist ja die Hauptstory im Prinzip, nochmal so zu rekapitulieren, mir nochmal vor Augen zu führen, und das ist halt auch wesentlich praktischer, als sich nochmal jeden einzelnen Band mit der schwarzen Organisation erstmal rauszusuchen und dann erstmal die Fälle zu suchen. Das ist natürlich wesentlich praktischer, wenn man den so einfach stehen hat, und ich finde, das ist einfach ein toller Teil der Sammlung, und für 6 Euro kann man halt auch nichts sagen. Das ist ja fast nichts dafür. Ja, ich kann ihn auch nur empfehlen für 5,99, also so günstig, ne, wenn man das vergleicht mit den anderen. Und da sind ja, wie gesagt, alle wichtigen Fälle drin, bis Band, was war es mal, 65 oder so? Ja. Ja, genau, und 65. Also ich habe mir auch nur aus Sammlerzwecken geholt, ich habe auch alle Bände sonst. Und ja, also ich denke auch, man kann ihn definitiv sich mal zulegen. Sollte auf jeden Fall mal reingeschaut haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und eventuell noch kaufen. Also wenn man, ich denke mal, wenn man mal gesehen hat, wie dick dieser Band ist im Vergleich zu anderen Manga-Bänden, dann denkt man auch, 6 Euro hier, nimm mein Geld und gib mir diesen Band. Also ging mir auf jeden Fall so, als ich beim Buchhändler war und den Band dort mir gekauft habe. Das war, ja, es war schön, so einen dicken Band zu sehen, neben den ganzen kleinen, winzig kleinen Bänden so im Vergleich. Also, ja, Lohnt sich auf jeden Fall, diese 6 Euro dafür auszugeben, würde ich sagen. Ja, ich kenne jetzt auch die anderen Manga-Serien und so nicht, aber ich würde einfach mal stark vermuten, dass das bisher der dickste Manga-Band ist, den man in Deutschland kriegen kann, oder? Ja, damit dürftest du, glaube ich, recht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob's... Es gibt ja auch Doppelbände von anderen Serien, wo eben zwei Bände in einem Band zusammengefasst sind, aber die haben dann wahrscheinlich auch irgendwie 400 Seiten oder sowas und nicht 500. Also die von Tokyo Pop da zum Beispiel, da gibt es ja immer diese relativ dicken, diese Doppelbände, die sind, glaube ich, nur knapp 350 Seiten dick oder so. Ah, okay, ja. Also auch nicht ganz so dick. Und die von hier Dragon Ball, diese Sammlerbände, ich glaube, die sind auch nicht so dick. Aber die sind nicht so groß, auf jeden Fall. Die sind kleiner, ja, glaube ich. Die sind kompakter, die habe ich auch im Regal stehen. Die sind etwa so dick wie der Kaito Kid Band. Vielleicht 10, 20 Seiten dicker. Ah, okay. Ja, gut. Dann kannst du den Sonderband jetzt direkt davor stellen, vor diese Dragon Ball Bände. Dann sind die komplett verdeckt. Ja. Ja, genau. Komplett in schwarz gehüllt, wie sich's gehört. Ja, gut, dann würde ich sagen, war's das auch schon mit dem heutigen Podcast. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und für die Teilnahme hier bei allen heute. Verweise natürlich gerne noch auf unseren Twitter-Account, twitter.com/connennews sind wir zu finden. Auf Facebook als facebook.com/connennews, auf YouTube als youtube.com/connennews und wenn ihr uns sonst irgendwo besucht, einfach connennews in eure Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Da findet ihr alle Seiten, wo wir irgendwo vertreten sind. Auf iTunes sind wir auch zu finden als ConnenCast. Da könnt ihr euch seit neuestem auch die ConnenQuiz-Ausgaben anschauen. Die sind dort vorhanden jetzt. Und ja, da könnt ihr uns gerne abonnieren, eine Rezension hinterlassen. Und da bedanke ich mich auch recht herzlich. Und ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, ich verabschiede mich auch und ich verweise auch gerne nochmal auf den Wiki-Shop, wo man sich diese Sonderedition auch gerne kaufen kann. Ist auch zu finden im Newsblog. Ja, von mir auch. Ciao und es war schön mal wieder dabei zu sein. War ja schon eine Weile nicht mehr dabei. Und, nochmal Empfehlung an die Fans, sich den Band zu kaufen und ja, ich finde es lohnt sich. Von mir auch Tschüss und viel Spaß beim Lesen. Jetzt erzähl ich schon wieder die ganze Zeit hier. Was blätterst du eigentlich die ganze Zeit, Manuel? Das ist irgendwie ein bisschen... Oh, hört man das so extrem? Ja, ein bisschen. Okay. Ja, ich hab nur nochmal geguckt. Ja, okay. Dann können wir jetzt hier alle auf Stopp drücken. Okay. Nicht wahr, Clemens? Hahaha. Ach, schade, kein Clemens heute dabei. Naja. Seid gegrüßt, ne? Ja, drücken wir mal auf Stopp. So, mache ich mal auch.